Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und dies ist ein Video für die Playlist Literaturwelt. Wir reden heute über ein ganz besonderes Stück Literatur, allerdings etwas verspätet, weil scheinbar war das Ding so vergriffen, dass ich es relativ spät gekriegt habe und dann hatte ich noch andere Bücher an der Backe und habe das hier erst recht spät gelesen. Das Lutherjahr ist rum. Kein Grund, sich nicht mit Protestantismus zu beschäftigen oder Luther oder so. Und das Ganze hat sich dann auch noch als interessanter entpuppt, als ich es mir zunächst gedacht habe. Also, das hier ist, weiß gar nicht, was der Verlag ist. Martin Luther, also das ist ein Westhafen Verlag und es ist herausgegeben von der Internationalen Martin-Luther-Stiftung. Und das sind eben die 95 Thesen, die er da an die Türen der Irgendwas-Kirche zu Wittenberg genagelt hat. Habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Und er hat es wohl ja auch an mehrere Türen genagelt. Und er hat es nicht einfach irgendwie an Türen genagelt, weil es irgendwie so revolutionär war, das jetzt an Türen zu nageln, sondern die Kirchentür war ganz einfach das Anschlagsbrett für öffentliche Bekanntmachung und es war eigentlich eine öffentliche Bekanntmachung für eine sogenannte Disputation. Die hatte auch so eine Art Online-Charakter, wenn man so will, weil er hat gesagt, ihr könnt entweder kommen oder ihr könnt online teilnehmen und das Online von damals war eben, ihr könnt mir Kommentare schreiben und es war sozusagen partizipativ. Ihr könnt mir Kommentare schreiben und die mir schicken und ich weiß nicht, ob er die dann vorliest während der Disputation und darauf reagiert oder ob er dann, Entschuldigung, schriftlich antwortet, wie das dann genau war. Müsste wahrscheinlich ein anderes Dokument klären. Das ist eigentlich auch ganz schön, weil man hat hier so ein Faksimile von dieser Disputation, das heißt, das ist dann schon eine Druckausgabe, also es ist nicht so, wie er es ausgehängt hat, sondern eine Druckausgabe von dem, was er da aufgehängt hat. Und das ist natürlich hier auf Latein und dann gibt es eine Übersetzung. Das ganze Ding hieß Disputation zur Klärung der Kraft der Ablässe. Und was vielleicht viele gar nicht wissen oder manche nicht wissen, dass er da nicht gesagt hat, Papst ist doof, lass uns eine neue Kirche gründen, ihr Checker, irgendwas oder so, sondern ich mache jetzt Reformation. Das war es gar nicht, sondern er hat, eigentlich, wenn man das liest, also es geht sehr stark eben um das Thema Ablässe. Ablässe hieß, dass man, vielleicht. Das wird jetzt praktisch ein Vortrag über etwas, wovon ich eigentlich auch keine Ahnung habe und eigentlich nur hier drin gelesen habe, aber man muss sich das so vorstellen. Die alte Vorstellung des Christentums war, also erstmal komme ich mit einer Erbsünde auf die Welt und dann muss ich so viele gute Taten tun, damit sozusagen Evas Erbsünde getilgt wird. Sagt einer, der Islam sei frauenfeindlich. Also Evas Erbsünde hat uns alle reingeritten, Frauen sind böse und verführbar und so. Und wir sind alle Sünder und wenn wir gute Werke tun, dann haben wir eine Chance, dass Gott das irgendwie cool findet und sagt, ey, komm in den Himmel, Alter. Und man konnte es irgendwie nicht wissen, aber dann hat die Kirche gesagt, ey, wir wollen Petersdom bauen, außerdem haben wir Schulden bei den, weiß gar nicht, Medici oder bei irgendwem Bösen hatten die auch Schulden. Also die hatten Schulden bei allen möglichen Leuten, also vor allem der Papst. Und manchmal ging es dann auch darum, da hat man so Ablassgerechte an einen Bischof verkauft und überhaupt sich zu Bischof krönen zu lassen, hat erstmal Cash gekostet. Und dann durfte man die Leute dann abgrasen. Also es war so eine Art License to kill, License to Geld einnehmen. Also da sind auch noch die politischen Entwicklungen. Ich beschreibe das gleich noch, was es hier für Texte noch zusätzlich gibt. Also das waren die Ablässe. Also man hat, also wir, das ist, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Es ging nämlich um das Fegefeuer. Man kam ja nicht in die Hölle, man kam erstmal ins Fegefeuer und musste sozusagen seine bösen Taten, was sagen wir bei euch, dieses Hemd, das ist nicht so videogeeignet, oder? Also bei mir, ja, da oszilliert es ziemlich. Ich hoffe, es lenkt euch nicht so sehr ab. Mich hat es jetzt gerade abgelenkt. Also wie auch immer, also man musste praktisch seine bösen Taten im Fegefeuer ableiden. Und wenn man genug gelitten hatte, also wenn man so ungefähr so viel Leid ertragen hatte, wie man anderen Leuten zugefügt hat, dann hat Gott gesagt, Mensch, denk noch mal nach, ja, Alter, komm, ja, jetzt hat's richtig wehgetan, jetzt kannst du auch in den Himmel. Ja, so eine Art Sadomaso-Geschichte. Auf jeden Fall haben wir gesagt, diese Zeit im Fegefeuer, die kannst du halt verkürzen. Und die haben dann gesagt, auch wenn jetzt irgendein Vorfahr von dir, dein Papa, dein Onkel, nicht so gut war, dann kannst du mir Geld geben und dann ploppt er aus dem Fegefeuer direkt nach Risa oder ins Paradies sozusagen. Ich gucke gerade ein bisschen Next Generation, deswegen. Ja. Auf jeden Fall war das so die Idee und der Luther hat da im Wesentlichen theologische Einwände gehabt und das Problem ist, dass viele Leute erst politische Einwände verstanden haben, weil, wie ich angedeutet habe, das Ganze ging auch mit politischen Verflechtungen zusammen. Da gab es dann einen Bischof, der, glaube ich, da drei Bistümer hatte und der hat dann so eine Art deutsches Reich, nicht von dieser Welt aufgebaut, also schon von dieser Welt aufgebaut. Also der hat dann sich in mehreren Bistümern da zum Bischof ernennen lassen und so weiter, weihen lassen. Und das war alles so ein bisschen kitzlig. Auf jeden Fall haben die Leute es dann auch so missverstanden, dass das eigentlich ein politisches Statement sein sollte. Und der Luther, und das ist auch ganz interessant in dem Text, also einerseits geht es ihm sehr stark um die Ablässe und die Logik und so weiter. Und da sagt er immer, also das ist nicht das, was der Papst wirklich will. Also er hat eigentlich immer gesagt, so der Papst ist eigentlich der Gute und es gibt nur irgendwelche blöden Leute, die das irgendwie verzerren. Und da hat der Luther sich so ein bisschen arg getäuscht, da hat er voll ins Klo gegriffen, weil der Papst sagte dann, ey Luther, nee, ich finde das so cool, wenn ich Geld kriege. So. Also wir haben also einmal, wir haben ein Vorwort und ich finde ganz witzig, also das Vorwort scheint von dieser Stiftung zu kommen, also der geschäftsführende Vorstand der Internationalen Martin-Luther-Stiftung Thomas A. Seidel. Und es geht ja generell, ich meine, vielleicht manche wissen irgendwie, dass es ja verschieden viele Sakramente bei den Katholiken und bei den Protestanten gibt. Und bei den Protestanten ist eigentlich nur noch die Taufe und noch was übrig. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr, die Taufe und noch was. Also es gibt zum Beispiel eben kein Sakrament der Beichte und so weiter und so fort. Und der Mensch von der Martin-Luther-Stiftung scheint sich an eine ältere Theorie vom Luther zu krallen, nämlich dass er sagt, ja, eigentlich fand der Luther die Beichte total super und die Buße und so weiter. Und es war dann ja schlussendlich nicht so, weil Luther dann eben nur noch, was ist es denn? Ich bin katholisch aufgewachsen. Ich kenne den Protestantismus nur so streifend. Also ich hätte mal, irgendwo habe ich es hier gelesen, aber ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sagt er eben, ja, bla bla bla, Buße und so weiter und Beichte, das fände der Luther schon toll. Und aber nachher der Theologe, der das noch ein bisschen analysiert, ist dann anderer Ansicht. Also es gibt dann hier also eben dieses Vorwort von dem Vorsitzenden der Internationalen Martin-Luther-Stiftung Thomas A. Seidel. Und dann gibt es einen etwas übersichtlicheren oder umfangreicheren Artikel, wo auch diese ganzen politischen Verwicklungen aufgezeigt werden von Klaus Rüdiger May. Jetzt muss ich noch mal gucken, was der so beruflich macht. Der steht hier gar nicht. Das ist super. Also beim anderen steht irgendwie drunter, was der so macht. Da steht das hier vielleicht. Ich glaube, das steht hier nicht. Nee. Also wie auch immer, der scheint irgendwie Prof zu sein, denke ich mal. Und da werden also diese ganzen sowohl theologischen, also da wird diese Verdiensttheologie und diese Verdienstreligion, Christentum beschrieben. Also dass ich eben nur, wenn ich jetzt da irgendwie toll bin und immer so sozusagen meine Erbsünde ableide, entweder auf Erden oder eben im Fegefeuer, dass ich da sozusagen, also das hat er ganz gut erklärt, und dann eben auch diese politischen Verwicklungen. Und so. Und dann gibt es noch einen Text, und den finde ich eigentlich auch ganz interessant, von Reinhard Feldmann: Der Lutherdruck Disputatio pro Declaratione Virtutis Indulgentiarum, Basel 1517, in der Universitäts- und Landesbibliothek Münster. Und das ist irgendwie ganz witzig, dass dieser Druck, ich weiß nicht genau, erklärt nicht genau, warum sie jetzt genau diesen Druck genommen haben zur Reproduktion. Aber das Lustige ist, dass der Druck aus einer Sammlung von protestantischen Schriften stammt, die an sich von Katholiken an einer, also Katholiken gesammelt wurden. Da wurden dann mehrere Sammlungen zusammengeführt, und die wurden dann eben dieser Universitäts- oder beziehungsweise Landesbibliothek Münster übereignet, zum Teil im Korpus, also so wie sie gesammelt wurden, zum Teil wurden Sammlungen zusammengeführt. Und das finde ich natürlich ganz witzig, dass, also es gibt, die sind wohl in einigen Drucken erhalten, also ist durchaus, also hier Mittelpunkt die, also nee, in dieser Sammlung Collectio Erhard sind eben 230 Erst- und Frühdrucke der Schriften Martin Luthers. Diese Collectio Erhard hat insgesamt 720 Flugschriften und Drucke aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Und es gibt schon ein paar Sachen aus dem 15. und aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, zwei Drittel auf Deutsch. Und auf jeden Fall gibt es da eben diesen Nürnberger Plakatdruck. Und es gibt, also Nürnberg war so ein Hochburg der Reformation, was ich auch nicht mehr so ganz präsent hatte. Und den Leipziger Plakatdruck. Und das ist jetzt der. Also jetzt gar nicht, woher der Druck ist, wie auch immer. Und er beschreibt eben auch, wie das so rezipiert wurde, von wem und wie sich das verbreitet hat und was so die Besonderheiten an diesem Druck ist. Also die Exemplare, diese Drucker, die hatten zum Teil eine Auflage von wenigen hundert Stück. Also es sind vom Nürnberger Druck 4 und vom Leipziger Druck 3 nur erhalten. Das muss man sich vorstellen, dass es so große Plakate waren, und die hat man dann so gefalzt, dass man das ordentlich irgendwie lesen konnte. Also man muss sich das vorstellen, dass das alles auf einer großen Seite war, und man hat das so gefaltet. Ich finde das eine recht schöne Geschichte. Ich habe echt ehrlich gesagt keine Ahnung, was das kostet, ob das was kostet und so weiter. Aber jeder, der sich vielleicht ein bisschen mit Protestantismus und mit diesen Ursprüngen beschäftigen will und auch ganz interessante Sachen darüber lesen mag, wie das entstanden ist, ohne irgendwelche dicken Luther-Biografien oder dicke theologische Abhandlungen zu wälzen, dem kann ich diese Broschüre hier herzlich empfehlen. Ich weiß wirklich nicht hier. Es steht irgendwie nicht drin, was das kostet. Westhafen Verlag, Martin Luther, aus Liebe zur Wahrheit, die 95 Thesen. Faksimile-Nachdruck der Originalausgabe von 1517. Und übersetzt haben das übrigens, das steht interessanterweise nicht im Titel, sondern hier unter der Übersetzung, Johannes Schilling und Reinhard Schwarz. Und da finde ich, also aus der Studienausgabe Martin Luther, die Übersetzung, ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, ob man das besser machen kann oder nicht, aber diese Übersetzung leidet meiner Ansicht nach unter dem Problem, unter dem viele deutschen Klassiker oder Lateinübersetzungen leiden, nämlich dass da versucht wird, irgendwelche lateinischen Formulierungen oder Satzkonstruktionen nachzubauen, und zum Teil auch mit veralteten Worten, die im Deutschen nicht so gebräuchlich sind. Entschuldigung, so dass sich das alles verhältnismäßig schwergängig liest. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass man Platon besser auf Englisch lesen kann als auf Deutsch, weil die deutschen Übersetzungen versuchen, irgendwelche komischen Konstruktionen im Griechischen nachzuahmen, die dann im Englischen vollkommen glasklar sind. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es vielleicht eine englische Übersetzung dieser Thesen für manche lesbarer wäre als die deutsche. Einfach weil die Sätze einfacher gebaut sind, weil vielleicht die Vokabeln klarer sind und so weiter und so fort. Weil wenn man hier so irgendwelche Altdeutschen, also es ist halt manchmal, Ja, also zum Beispiel, ne, der Papst tut sehr wohl daran, dass er den Seelen nicht nach der Schlüsselgewalt, das ist so ein, also die Idee ist, dass der Papst die Schlüsselgewalt über den Himmel hat, aufgrund der Verdienste von Jesus und den Jüngern, ja, so irgendwie. Oder die Verdienste der Heiligen geben dem Papst praktisch die Macht, die Schlüsselgewalt über den Himmel. Also wie auch immer, der Papst tut sehr wohl daran, dass er den Seelen nicht nach der Schlüsselgewalt, die er so gar nicht hat, sondern in Gestalt der Fürbitte Erlass gewährt. Das könnte man eventuell in einem weniger nominalen Stil. Also die Frage ist ja, soll jetzt die Übersetzung diesen Stil nachbilden oder soll die Übersetzung einen verständlichen Text liefern? Ja? Also man könnte eben auch sagen, indem er für ihr Seelenheil bittet und nicht in Gestalt der Fürbitte. Und nicht Nachlass gewährt, sondern ihre Sünden nachlässt. Also man könnte da ein bisschen mehr mit Verbalstil arbeiten, dann käme vielleicht ein lesbarer deutscher Text raus. Oder im Lug und Trug predigen diejenigen, die sagen, die Seele erhebe sich aus dem Fegefeuer, sobald die Münze klingelt in den Kasten fällt. Das ist das, was wir vorhin, ja. Oder es gibt einfach manche Stellen, die ja, so selten einer wahrhaftig Buße tut, so selten erwirbt einer wahrhaftig Ablässe, das heißt äußerst selten. Und so, das ist zwar alles sehr, sehr, sehr konzentrierte, fokussierte Sprache, aber eben, man muss es eben als Thesenpapier sehen, also sind ja immer nur so einzelne Sätze, die auch durchnummeriert sind. Und ich finde ehrlich gesagt, man hätte vielleicht nochmal eine Übersetzung der Übersetzung beigehen müssen, dass man sagt, okay, Luthers Thesen nochmal in heutigem Deutsch. Ich finde es bei der Bibel durchaus, ich finde natürlich die alte Bibel durchaus schön sprachlich, aber ich finde es auch schön, wenn neue Bibeln da eben sich aktueller Sprache bedürfen. Ist vielleicht auch ein Unterschied zum Koran, ja? Der sozusagen zementiert ist in einer alten Sprachform und nicht geändert werden darf. Und bei der Bibel finde ich es gerade bei den Übersetzungen, finde ich diese Übersetzung in heutigem Deutsch, finde ich besser. Und ich hätte es ganz toll gefunden, wenn dieses Ding, wenn man da auch eine Übersetzung hätte machen können, die ein bisschen lesbarer ist und wo sich vielleicht manche Dinge ein bisschen besser erklären. Und vielleicht hätte ich mir sogar auch so eine Art Variante gewünscht, wo das, was in dem Aufsatz dann erklärt wird, also ich habe erst die Thesen gelesen, dann die ganzen Aufsätze, war vielleicht mein Fehler, aber wo man sozusagen das so ein bisschen wie im Talmud, ja, dass man so die These hat und das dann außenrum so ein bisschen kommentiert wird, womit hängt das eigentlich zusammen? Also so eine Talmudartige Ausgabe der 95 Thesen hätte ich eigentlich toll gefunden. Wenn einer sowas kennt, gibt mir gerne einen Tipp. Dann gucke ich mir das vielleicht auch noch an. Ich habe jetzt nicht vor, mich groß mit protestantischer Theologie zu beschäftigen, aber das fand ich schon eine ganz erhellende Lektüre in Bezug auf die Geschichte, dass eben damals wirklich um den Ablass ging, dass Luther eigentlich total papsttreu war, allerdings einem Papst, den er sich selber imaginiert hat. Und dann habe ich noch was Wichtiges gelernt. Und damit schließe ich jetzt ab, nämlich Reformation. Reformation sollte nicht heißen, wir bauen jetzt alles um, sondern Reformation hieß also Reformation. Also das heißt, dass bestimmte Dinge rückgängig gemacht werden sollten, um einen vorherigen Zustand wiederherzustellen. Luther wollte also keine neue Kirche gründen, sondern er wollte eigentlich die, ich nenne es jetzt mal, katholische Kirche zurückhaben, die es früher gab. Eben ohne diese Ablasshandel, Ablassbriefe-Geschichte. Ich freue mich über Kommentare unter Video, unter dem Blogbeitrag. Ich denke, ich werde das sowohl auf dem Literaturweltblog als auch bei mir verbloggen, also bei OGOK oder bei blog.literaturwelt.de. Das war wie immer live und ungeschnitten, euer Oliver Gassner und das war wieder frisch von der Webcam. Schwimmt nicht so weit raus. Möge der Saft mit euch sein. Ich freue mich über Däumchen nach oben. Ich freue mich über Weiterempfehlungen. Ich freue mich, wenn ihr abonniert seid auf meinem YouTube-Kanal. Dann kriegt ihr immer Bescheid, wenn ein neues Video kommt. Und zwar dann, wenn ihr auch das Glöckchen noch aktiviert. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr da selber Erkenntnisse über protestantische Philosophie habt, beziehungsweise Theologie habt, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Wenn ich irgendwie totalen Unsinn erzählt habe, dann lasst es mich auch wissen, aber nett bitte. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Jetzt mach ich mal ausnahmsweise hier, weil ich jetzt eh gleich aus dem Büro rausgehe, zeige ich euch nochmal, wie es da draußen aussieht. Da fängt es nämlich gerade an, die Sonne zu scheinen. Aber ich habe heute eigentlich einen ganztägigen Termin drin und dann habe ich heute Abend noch einen Termin drin. Ist eigentlich fast ein bisschen schade drum, aber so ist es. Und tschüss.